Mit seinem Alceste schuf der große französische Dichter Molière eine der bekanntesten Dramenfiguren, den Menschenverächter, dem die praktische Vernunft fehlt, menschliche Schwächen zu akzeptieren und Kompromisse einzugehen. Das macht ihn zur komischen Figur und zum Außenseiter. Hören Sie nun Der Menschenfeind, aus dem Französischen übersetzt von Arthur Luther. Die Regie hat Wilhelm Semmelroth. Was haben Sie, Alcest? Lassen Sie mich in Ruhe. Warum so schlecht gelaunt? Stieß Ihnen Böses zu? Entfernen Sie sich, Herr. Sie sollen mich nicht stören. Man pflegt, ehe man ergrimmt, die Leute doch zu hören. Ich will jetzt grimmig sein, Philind. Und hören mag ich nicht. Wie deut ich diese Wut? Wer ist es, der so spricht? Zwar einem guten Freund wie Sie kann man verzeihen. Was, ich Ihr guter Freund? Wohl glaubt ich es zu sein. Vor wenig Tagen noch. Doch heute muss ich mich schämen, dass einen Mann von so abscheulichem Benehmen ich jemals Freund genannt. Er darf's hinfort nicht sein. Nie sah man Tugend mit dem Laster im Verein. Ja, was verbrach ich denn, Alcest? Was ist geschehen? Wie ist es möglich, dass Sie nicht vor Scham vergehen? Nicht zu entschuldigen, Philipp, ist, was Sie taten. Und jeder Ehrenmann muss Ihren Zorn geraten. Ich sah sie einen Mann mit Jubelruf begrüßen, sah sie voll Zärtlichkeit ihn in die Arme schließen, ich sah, wie stets aufs Neue sie ihm die Hände drückten, sie sagten, liebster Freund, sie spielten den Entzückten. Doch als ich mir erlaubte, sie nach dem Herrn zu fragen, da kostet's ihnen müde, Namen nur zu sagen, und kaum gegangen, war er auch schon abgetan. Sie sprachen über ihn, als ging er sie nichts an. Ach, zum Teufel noch einmal, das kann ich nicht verzeihen. Sich so erniedrigen, ist schamlos und gemein. Und wenn Sie irgendwie zu solchem Tun mich zwängen, fürwahr, ich zöge es vor, sofort mich aufzuhängen. Aufhängen scheint mir doch zu hart für eine Sünde, die ich wahrhaftig nicht so sehr abscheulich finde. Drum bitte ich Sie, mein Freund, mich nicht zu streng zu richten, wenn ich mich unterstehe, aufs Hängen zu verzichten. Die Sache ist zu ernst für solche Witzeleien. Ja, was soll man denn tun? Was tun? Aufrichtig sein. Versteht sich's nicht von selbst, dass wer ein Mann von Ehre kein Wort sagt, das ihm nicht Herzensbedürfnis wäre. Er fällt mir um den Hals und seine Augen strahlen. Ja, muss ich ihm da nicht mit gleicher Münze zahlen? Schwört er mir lieb und treu, kann ich dazu nicht schweigen. Ich muss mich ebenfalls erfreut und dankbar zeigen. Ich kann den üblen Brauch nicht dulden, nicht entschuldigen, dem unsere Modeherren zu ihrer Schande huldigen. Wer's ehrlich meint, der muss auch das Getue hassen. Die Händedrücke und die zärtlichen Grimassen, Freundschaftsbeteuerungen und Phrasendrescherei. Man überbietet sich in Lüge und Heuchelei, fällt jedem um den Hals und himmelt jeden an, ob er ein eitler Geck, ob er ein Biedermann. Oh, ihr Weitherzigen, die ihr alles gelten lasst, kein Maß der Dinge kennt, wie seid ihr mir verhasst? Ich will, dass man mich schätzt, weil ich bin, wer ich bin. Der Allerweltsfreund ist kein Freund in meinem Sinn. Wer unter Menschen lebt, muss sich nach ihnen richten und muss auf manches, was ihm sonst gefiel, verzichten. Nein, sag ich nein. Man soll bekämpfen, ohne Gnade, immer und überall die Freundschaftsmaskerade. Entscheiden soll allein das Herz. Was es erfüllt, das werde nimmermehr von Phrasendunst umhüllt. Gewiss. Doch sagten wir stets offen, was wir meinen. Wir würden nur zu oft bloß lächerlich erscheinen. Aber deshalb, Herr Moralist, ob's Ihnen auch missfällt, man tut zuweilen gut, wenn man für sich behält, was man im Stillen denkt. Denn jedem ins Gesicht zu sagen, was man von ihm hält, geht einfach nicht. Sie hassen diesen Mann, Sie finden ihn abscheulich. Doch müssen Sie ihm das vor allen sagen? Freilich. Sagten Sie Doreen wohl ins Gesicht, sie werde nur zum Gespött, wenn sie sich jugendlich gebärde? Und werd auch schöner nicht, schminkt sie sich leichenblass? Ganz sicher. Sagen Sie dann auch dem Dorilas, man fürchtete bei Hof, er brecht uns alle um mit seinen Prahlereien von seinem Heldentum. Jawohl. Sie scherzen, Freund. Ich denke nicht daran. Denn ohne Rücksicht nehme ich's auf mit jedermann. Die Wunde sitzt zu tief. Wo ich auch hinschaue, alle, Höflinge, Bürger, Frauen, sie reizen meine Galle. Je länger ich ringsum das Treiben mir betrachte, je mehr wird mir bewusst, wie tief ich es verachte. Unwürdige Kriecherei, Verleumdung, Eigennutz, Rechtlosigkeit, Verrat. und jede Art von Schmutz. Wahrhaftig, diese Qual ist kaum noch zu ertragen. Der ganzen Menschheit drängt's mich, Fehde anzusagen. Ach, Ihr philosophischer Zorn glüht, dünkt mich doch zu heiß. Verzeihen Sie, wenn dazu ich nur zu lächeln weiß. Wir beide, Sie und ich, erinnern mich doch sehr an jenes Brüderpaar im Lustspiel von Molière, der Männerschule, die... Mit albernen Vergleichen verschonen Sie mich, Herr. Ich will vor dummen Streichen Sie warnen, lieber Freund. Sehen Sie doch endlich klar. Sie mühen sich ganz umsonst. Die Welt bleibt, wie sie war, wird nicht gebessert durch Ihr überhitztes Predigen, durch das zu guter Letzt Sie sich nur selber schädigen, in Ihrem wilden Kampf mit Lüg und Unnatur. Betrachtet man Sie schon als komische Figur? Ja. Das ist mir gerade recht. Das wollte ich ja erreichen. Das freut mich, denn ich sehe darin ein gutes Zeichen. Ich würde irre an mir. Vor Scham müsste ich vergehen, würde ich von diesem Pack als weise angesehen. So hassen alles Sie, was Menschenantlitz trägt? Hass ist das Einzige, was noch mein Herz bewegt. Und dieser Hass, der so verdüstert Ihr Gemüt, gilt allen Sterblichen, ganz ohne Unterschied. Gewiss, die Zeit ist bös, sehr bös, jedoch ich meine... Nein, allen gilt mein Hass. Ausnahmen kenne ich keine. Die einen hasse ich, weil sie Böses tun und denken. Die anderen, weil sie sich von jenen lassen lenken und feige Schwächlinge sich nicht entschließen können, wie es edlen Herzen ziemt, das Schlechte schlecht zu nennen. Wie jämmerlich sie sind, zeigt ihnen zur Genüge der Schuft, mit welchem ich zurzeit im Rechtsstreit liege. Die glatte Larve trägt er ganz umsonst zur Schau. Denn was dahinter steckt, weiß jeder ganz genau. Der Augenaufschlag und der zuckersüße Ton täuscht den Provinzler nur. Hier kennt man den Patron. Durch was für Schmutzereien er in die Höhe kam, weiß jedes Kind bei uns. Erröten muss vor Scham die Tugend. Das Verdienst blass vor Empörung werden. Sehen Sie den Lump sich jetzt als großen Herrn gebärden. Das ist's, was Tag für Tag mir neue Wunden schlägt. Dass man leichtfertig mit dem Laster sich verträgt. Und fliehen möchte ich in entlegene Wüsteneien. Der Lüge zu entgehen, mit Menschen brummlich zu sein. Ach Gott, der Mensch ist schwach, das ist ein altes Lied. Und Sitte ist ein Zwang, dem man sich schwer entzieht. Um jeden kleinen Fehler darf man sich nicht betrüben. Wir fahren besser, wenn wir etwas Nachsicht üben. Wer unter Menschen lebt, soll immer maßvoll bleiben. Man kann die Weisheit auch, die Tugend, übertreiben. Wie? Man bestiehlt, verrät mich, zerrt mich hin und her und ich soll... Mord und Tod, ich sag kein Wörtchen mehr. So ungereimt, mein Herr, sind Ihre Deduktionen. Nun gut, so schweigen Sie, vielleicht wird es sich lohnen. Statt Ihren Gegner nur mit Flüchen zu bedenken, sollten Sie dem Prozess mehr Aufmerksamkeit schenken. Beschlossene Sache ist's. Ich kümmere mich nicht drum. Wer tritt als Anwalt denn für Sie vors Gremium? Vernunft und Recht sind es, die meine Sache führen. Und von den Richtern wollen Sie keinen konsultieren? Nein. Oder zweifeln Sie, dass ich im Rechte bin? Nein, ich bin fest überzeugt, allein das reicht nicht hin. Des Gegners Ränkespiel... Kann des Gesetzeslauf nicht hemmen. Ich habe Recht. Bauen Sie zu sehr nicht darauf. Ich tue keinen Schritt. Ihr Gegner ist sehr reich, er hat Beziehungen. Das ist mir völlig gleich. Sie könnten schwer enttäuscht. Wenn schon. Ich will's probieren. Allein... Es macht vielleicht mir Freude, zu verlieren. Sie freuen sich? Der Beweis, auf den ich lang gewartet, er wäre dann erbracht. Wie ganz und gar entartet, verlogen, ehrlos, frech das menschliche Geschlecht. Schamlos vor aller Welt brach man verbrieftes Recht. Seltsamer Schwärmer. Die Erfahrung wäre zu schön. Fast scheint mir's wünschenswert. Verurteilt mich zu sehen. Na, wer Sie so reden hört als Hest, wird Sie verlachen. Der Spötter wird sich nur selbst um Gespötte machen. Noch über einen Punkt erhielt ich gern Bescheid. Ob Ihre Forderung restloser Offenheit, die Forderung, alles laut zu sagen, was man denkt, auch für die Dame gilt, der Sie Ihr Herz geschenkt. Gestehen Sie, dass es schlecht zum Bild des Mannes passt, der stolz drauf ist, dass er die ganze Menschheit hasst, wenn sich im Sündenpfuhl... ein Wesen plötzlich findet, das ihn unlösbar mit der Menschenwelt verbindet. Das Unbegreiflichste ist aber bei dem allen der Gegenstand, auf den des Schwärmes Wahl gefallen. Die redliche Eliante ist ihnen zugetan. Arsinoe, so prüd sie sein mag, schwärmt sie an. Sie aber sehen nicht, wie man sich um sie bemüht, weil, sonderbar, ihr Herz für Selimäne glüht. Hochmut, Koketterie, Bosheit, kurz all die Sünden, die sie so heftig schmähen, sind hier vereint zu finden. Doch was bei anderen stets sie reizt zu wilden Klagen, bei dieser Schönen wird's mit Lammsgeduld ertragen. Weil sie es ist, sind wohl die Schwächen nicht mehr Schwächen? Sehen Sie sie nicht? Sind Sie geneigt, sie freizusprechen? Ich liebe Célimène und bin trotzdem nicht blind. Ich sehe ganz genau, wo ihre Fehler sind. Und mit der ganzen Glut, die sie in mir entflammt, wird, was an ihr mir nicht gefällt, von mir verdammt. Und doch, ich gebe es zu, mag man mich Schwächling heißen, ich habe nicht die Kraft, von ihr mich loszureißen. Ihr Zauber ist zu stark. Was mich an ihr empört, kommt aus der schlimmen Welt, der sie noch angehört. Doch meine Liebe wird Mittel und Wege finden, die Schwächen dieser Zeit in ihr zu überwinden. Wenn Ihnen das gelingt, sind Sie ein großer Mann. Sie glauben sich geliebt? Ich zweifle nicht daran. Nicht lieben könnte ich Sie, wäre ich nicht überzeugt, dass Sie mich wieder liebt. So ist Ihr Ziel erreicht. Was können Sie da noch die Nebenbuhler stören? Die Heißgeliebte soll mir ganz allein gehören. Und hierher kam ich nur, dass ich aufs Neue bekenne, wie ich für Sie allein nur atme, glühe, brenne. Was mich betrifft, wäre es mit den Wünschen schon getan. Elianten bete ich das hübsche Bäschen an. Sie hat ein gutes Herz, denkt schlicht und redet klar und schätzt sie hoch als Est. Ihr werdet ein schönes Paar. Ach, die Vernunft hat mir das tausendmal gesagt. Doch wann hat Leidenschaft je nach Vernunft gefragt? Geläng mir es, Ihnen die Enttäuschung zu ersparen. Herr Oran. Des Hauses Herrin ist, so höre ich, ausgefahren. Eliant begleitet Sie. Doch ward mir mitgeteilt, Sie wären gleichfalls hier. Da bin ich hergeeilt, um Ihnen zu gestehen, dass ich Sie hoch verehre, dass ich der glücklichste der Erdbewohner wäre, wenn Sie, hochedler Herr, mich zu gering nicht achten und mich, ich bitte drum, als Ihren Freund betrachten. Dem hochverdienten Mann lege ich mein Herz zu Füßen und brenne, mit ihm den ewigen Bund zu schließen. Ich glaube, dass ein Mann von meiner Qualität mit Recht erwarten darf, dass man ihn nicht verschmäht. Entschuldigen Sie, mein Herr, zu Ihnen sprach ich jetzt. Zu mir? Zu Ihnen, ja. Hätte ich Sie gar verletzt? Oh, keineswegs, mein Herr. Ich bin nur ganz benommen. Ich weiß nicht recht, wie ich zu dieser Ehe gekommen. Sie sind erstaunt? Das nenne ich doch bescheiden sein. Nicht ich allein, die Welt bewundert Sie. Ach nein. Was Ihnen auch der Staat an Würden bieten kann, reicht an Ihr wirkliches Verdienst nie ganz heran. Ich bitte... Viele gibt's, die wir mit Recht verehren, doch keinen, welchem Sie nicht überlegen wären. Mein Herr... Lüg ich, so straf mich Gott für meine Sünde. Doch um zu zeigen, Herr, was ich für Sie empfinde, gestatten Sie mir jetzt, Sie an mein Herz zu drücken und Sie zu bitten, dass Sie gnädigst mich beglücken mit Ihrer Freundschaft hier. Ich fasse Ihre Hand. Sind wir nun Freunde? Herr... Noch immer Widerstand? Wie wohl Ihr Angebot mich ohne Zweifel ehrt, hat, was ich Freundschaft nenne, für mich noch höheren Wert. Der hehre Name wird, so mein ich, profaniert, wenn man ihn überall und stets im Munde führt. Bravo, bravissimo, so spricht der wahre Weise, den ich für dieses Wort erst recht verehre und preise. Wohlan, wir warten ab, das muss vorerst genügen. Doch können Sie schon jetzt ganz über mich verfügen. Kann ich vielleicht bei Hofe etwas für Sie erreichen? Der König schätzt mich mehr als viele meinesgleichen. Er hat schon manches Mal auf meinen Rat gehört, und wem ich ihn empfahl, der hat sich stets bewährt. Kurzum, ich bin Ihr Knecht. Und nun der erste Schritt zum späteren Freundschaftsbund. Ich brachte Verse mit. Nichts Großes, ein Sonett. Als Mann von hohen Gaben des Geistes möchte ich Sie zum strengen Richter haben. Sie sagen mir, ob ich es drucken lassen kann. Solch hohes Richteramt, mein Herr, steht mir nicht an. Ich lehne es ab. Warum? Weil ich's ganz unumwunden zeige, wenn ich etwas schlecht gefunden habe. Das eben wünsch ich mir. Ich würde es sehr beklagen, getrauten Sie sich nicht, die Wahrheit mir zu sagen, und tadelten mich nicht, nur um mich nicht zu kränken. Ja, meinen Sie es so? Dann habe ich kein Bedenken. Sonett. Die Hoffnung. Dies der Titel, denn ich dachte an eine Dame, die mir trügerisch Hoffnung machte. Die Hoffnung. Nicht pompös pathetisch, wie es halt braucht. Mein Vers ist weich und zart, wie leichter Windeshauch. Ja, das werden wir gleich sehen. Beginnen Sie. Mein Stil ist, fürchte ich, nicht so klar und rein wie mein Gefühl. Auch ist der Ausdruck mir nicht immer ganz geglückt. Beginnen Sie. Na, der eins sei noch vorausgeschickt. Ein Viertelstündchen nur schrieb ich an Ihrem Gedicht. Ja, ob lang, ob kurze Zeit, das fällt nicht ins Gewicht. Es kann die Hoffnung unser Sehnen einlullen, wohl für kurze Zeit. Doch vieles, ach, es gibt nur Tränen, wenn hinterher uns nichts erfreut. Ich bin schon ganz entzückt von diesen kleinen Proben. Wie haben Sie die Stirn ist blöde Zeug zu Dein Boden? Wort, dein Blick, dein Gruß. Sie waren so süß, so lieb. Jetzt sind sie matt. Du konntest dir die Kosten sparen. Hoffnung allein macht uns nicht satt. Wie zart, wie elegant ist alles ausgedrückt. Elender Schmeichler, pfui. Sind Sie denn ganz verrückt? Kannst du mein sehnendes Verlangen nicht stillen? Muss ich weiter bangen? Dann ist der Tod mein bitteres Los. Du hast mich, Phyllis, schwer getroffen, denn ach, ein nie erfülltes Hoffen macht uns zuletzt ganz hoffnungslos. Der Schluss ist wunderbar, so pointiert, so fein. Nun schlüge doch zum Schluss ein Donnerwetter drein. Giftmischer, Teufelsbrot, die Pest in deine Glieder. So schöne Verse lese ich sicher niemals wieder. Verflucht. Sie schmeicheln mir, mein Herr, und werden später... Oh nein, ich schmeichle nicht. Was tust du denn, Verräter? Sie aber, Herr Alcest, Sie werden daran denken, was wir vereinbart, und mir reinen Wein einschenken. Die Sache, bester Herr, hat ihre Schwierigkeiten. Nach Lob begierig sind die Dichter aller Zeiten... Zu einem jungen Herrn. Ja. Ich will ihn hier nicht nennen. Sprach ich vor kurzem, man muss sich beherrschen können. Man lasse sich durch nichts beirren, im Bestreben, dem Trieb zur Reimerei möglichst nicht nachzugeben. Vor allem aber ist dem Dichter zu empfehlen, die Nebenmenschen nicht mit seiner Kunst zu quälen. Und zwar ist er überzeugt, dass er es gut gemacht, doch das Ergebnis ist, dass alles ihn verlacht. So bin ich auch für Sie ein elender Skribent? Das sag ich nicht. Nein, nein. Ich sprach, wenn ihr nicht anders könnt, dann reimt so viel ihr wollt. Allein wer kann euch zwingen, den Unsinn noch gedruckt als Buch herauszubringen? Man sieht euch gern bei Hof, man hält von euch recht viel. Doch leichten Herzens setzt ihr euren Ruf aufs Spiel und seht am End, oh weh, statt euch mit Ruhm gekrönt, vom Drucker ausgenutzt, vom Publikum verhöhnt, ihr Dichterlinge. So sprach ich zu jenem Mann. Ja, zu jenem Mann. Ich hörte mancherlei, was man beherzigen kann. Doch sagen Sie mir jetzt, wie mein Sonett Sie finden. Ich rate, lassen Sie es in Ihrem Pult verschwinden. Es ist schwer vom Modestil, dem Schlechten infiziert. Und jeder Vers darin ist unecht und geziert. Herbeigezogen ist dir alles bei den Haaren. Gleich das Abscheuliche, du kannst die Kosten sparen. Dann Sehnsucht lullt mich ein. Die Hoffnung macht nicht satt. Wie ist das affektiert und wirkt dabei doch platt. Hoffnung macht hoffnungslos. In solchen Antithesen sind unsere Reimer ja schon immer groß gewesen. Ein Stil so bilderreich, dass auch der letzte Rest von Leben und Natur aus ihm herausgepresst. Es kommt nur darauf an, mit Wort und Reim zu spielen. Und was man sagt, das braucht man keineswegs zu fühlen. Das ist der elende Geschmack der heutigen Zeit. Die Väter, kerngesund, die wussten noch Bescheid. Ein altes Liedchen kommt mir in den Sinn. Für seine Schlichtheit geb all euren Prunk ich hin. So der König mir böt seine Hauptstadt Paris, wenn entsagen ich tät, wenn mein Lieb ich verließ. Sprech zum König ich gleich, armer Fürst, oh vergib, für Paris, für dein Reich ist mein Lieb mir zu lieb. So spricht, wer wirklich liebt. Sie mögen ruhig lachen, ihr schönen Seelen könnt mich nicht mehr irre machen. Nie lass ich blenden mich vom trügerischen Scheine der viel bewunderten, gefälschten Edelsteine. Doch mein Sonett ist gut, das lässt sich leicht begründen. Sie werden sicherlich genügend Gründe finden. Allein die Gründe, die zu völlig anderen Schlüssen mich führten, werden Sie auch anerkennen müssen. Von meinen Poesien sind viele ganz entzückt. Wer heucheln kann, gewiss. Mir ist das nie geglückt. Sie zählen sich wohl gar noch zu den sieben Weisen. Wäre ich so klug, könnte ich auch Ihre Verslein preisen. Dass Sie mich tadeln, kann mich weiter nicht erregen. Zu dieser Einsicht gebe ich gerne meinen Segen. Wenn Sie auf Ihre Art denselben Gegenstand behandelten wie ich. Wäre das nicht interessant? So schlechte Verse wie die Ihren könnte ich schreiben. Doch lese ich sie nicht vor. Das lasse ich lieber bleiben. Woher bloß dieser Stolz, die Selbstgefälligkeit? Sie finden niemand hier, der Ihnen Weihrauch streut. Ihr Ton, aber, mein kleiner Herr, scheint mir ein wenig scharf. Ich weiß, mein großer Herr, was ich mir leisten darf. Genug, genug, Ihr Herrn, bei Gott, das ist nicht schön. Ja. Ja. Es war nicht recht von mir. Ich will jetzt gehen. Ihr Diener, gnädiger Herr. Gehorsamst. Und ergeben. Ihr untertäniger Knecht wünscht Ihnen langes Leben. Da haben Sie's. Das kommt von Ihrer Offenheit. Ach. Nun sind Sie mittendrin im allerschlimmsten Streit. Es war ja dem Orange nur um ein freundlich Wort. Seien Sie doch still. Ja, wenn... Ich will allein sein. Fort. Ja, das ist doch... Fort! Ich bin nicht gern gestört. Nur... Ich bin taub. Jedoch... Noch immer... Unerhört. Fort! Sorgen Sie dafür, dass ich Sie nimmer sehe. Sie werfen mich hinaus. Ich bleib in Ihrer Nähe. Madame, verzeihen Sie mir meine Offenheit. Dass ich so reden muss, tut mir aufrichtig leid. Allein, ich kann den Zorn in mir nicht mehr bezwingen. Und besser wäre es, wenn, Silvain, wir voneinander gingen. Ein Lügner wäre ich. Wollte ich's offen nicht bekennen, früh oder später kommt der Tag, da wir uns trennen. Und wollte ich tausendmal das Gegenteil versprechen, erfüllen könnte ich's nicht. Ich muss mit Ihnen brechen. Für Ihre freundliche Begleitung wollte ich danken. Doch kamen Sie so scheint's nur mit, mich auszuzanken? Ich zanke nicht, Madame. Es tut mir aber weh, wenn ich Ihr Haus und Herz für jeden offen sehe. Wenn der Verehrerschar sich täglich um Sie drängt und Sie es dulden. Das allein ist's, was mich kränkt. Dass ich Verehrer hab, ist meine ganze Sünde. Kann ich verbieten, dass man liebenswert mich finde? Ich weiß es wohl, Ihr Reiz muss jeden Mann erregen. Doch warum kommen Sie den Leuten so entgegen? Ist's nötig, dass Sie sich mit Blick und Wort bemühen, die Schlinge, die Ihr Reiz gebunden, zuzuziehen? Stets neue Hoffnungen zu wecken bei den Narren, für die das Grund genug, hartnäckig auszuharren? Verhielten Sie sich nur gleichmäßig streng und kühl, so wäre im Augenblick zerstorben das Gewühl. Doch seitdem wie ihm sei, wie soll ich mir erklären, dass Sie mit Ihrer Gunst Glitandern auch beehren? Durch welche Tugenden, durch welche Heldentaten gewann der Geck ihr Herz? Wer kann das Rätsel raten? Wie doch die Eifersucht die Männer irre leitet. Sie wissen ganz genau, was diese Gunst bedeutet. Meinen Prozess, so schwört er, kann ich nicht verlieren, wenn seine Freunde sich für ihn interessieren. Also mag das Tribunal doch gegen Sie entscheiden. Nur fort mit diesem Kerl. Ich kann ihn mal nicht leiden. Die ganze Welt, so scheint's, nährt Ihre Eifersucht. Ja, weil die ganze Welt sich hier zu treffen sucht. Doch müsste nicht die Last von Ihrem Herzen fallen, da ohne Unterschied ich freundlich bin zu allen. Wollt ein Einzigen ich mit meiner Gunst beschenken, dann müsste, meine ich, dass Sie noch viel tiefer kränken. Madame, wie sollte ich nicht der Eifersucht verfallen? Hab ich doch nichts voraus vor jenen anderen allen. Sie wissen sich geliebt. Ist solch ein Glück nichts wert? Und wie beweisen Sie, dass mir dies Glück beschert? Ich denke, der Beweis liegt schon in Ihrer Hand. Zu Ihnen habe ich mich doch eben erst bekannt. Wer bürgt mir denn dafür, dass Sie in einigen Tagen genau dasselbe nicht zu einem anderen sagen? Spricht so ein Liebender? Das nenne ich Schmeichelei. Und welche Rolle spiele ich selber denn dabei? Nun gut, mein Herr, um Sie der Sorge zu entheben, nehme alles sich zurück, was ich gesagt soeben. Nun kann Sie niemand mehr als nur Sie selbst betrügen. Ich denke, der Bescheid wird Ihnen wohl genügen. Dass ich Sie lieben muss... Mein Schicksal würde ich preisen, fände ich die Kraft in mir, mich endlich loszureißen. Das wäre Seligkeit. Doch alles ist vergebens. Ich bleib gefangen bis zum Ende meines Lebens. Nie werde ich einen Weg aus diesem Kerker finden. Durch diese Liebe straft mich Gott für meine Sünden. Vor solcher Leidenschaft kann einem bange werden. Ja, ihresgleichen gibt es nirgends mehr auf Erden. Der nüchterne Verstand wird's nie begreifen können. Nie wird ein Herz für Sie so heiß wie meines brennen. Gewiss, Sie lieben mich auch in ganz neuer Art. Wann hätte Liebe je mit Zanksucht sich gepaart? Es tobt die Liebesglut sich aus in Schreien und Schmähen. Solch grimmige Liebe hat man nie bisher gesehen. Wer ist denn daran schuld? Es liegt in Ihrer Hand. Nur eines Worts bedarf's. So ist der Spuk gebannt. Seien wir ganz offen. Wer wie ich um Sie gelitten? Was gibt es? Herr Akast. Sehr schön. Ich lasse bitten. Ach, niemals hat man Zeit für ein Gespräch zu zweien. geht man in diesem Haus nur immer aus und ein. Und es ist wirklich ein so schwieriges Unterfangen, den ungebetenen Gast einmal nicht zu empfangen. Und wenn ich ihn dadurch verärgere, was dann? Rücksicht nehmen Sie, die ich nicht billigen kann. Ich kenne diese Herren niemals, vergibt Akast, ist mir das sein Besuch mir einmal nicht gepasst. Und wenn du die Stirne kraust, dann ducken Sie sich gleich. Was kann ich anders tun? Er ist sehr einflussreich. Er und sein ganzer Kreis gehören zu den Leuten, die auch bei Hof, Gott weiß warum, etwas bedeuten. Also wussten Sie noch stets ausreichend zu erklären, weswegen Hinz und Kunz in Ihrem Haus verkehren. Und jedes Argument war so geschickt gewählt. Wie kann der gnädige Frau? Der hat uns doch gefehlt. Wohin? Ich muss jetzt gehen. Sie bleiben. Tut mir leid. Sie bleiben. Nein. Ich wünsche es auch. Meine Zeit ist mir zu kostbar, um Sie einfach totzuschlagen mit diesen Schwätzern, die nur Plattitüden sagen. Ich wünsche es, Sie bleiben. Wenn ich es doch nicht kann. Nun gut, so gehen Sie nur. Mich ficht es nicht mehr an. Die beiden Herren Marquis, sie wollten Sie noch gern begrüßen, Suleiman. Was? Stühle für die Herren. Sie sind noch da? Jawohl, Madame. Jetzt muss ich hören, ob Sie für mich, ob Sie für jene sich erklären. Still doch. Sie werden sich sofort entschließen müssen. Sie sind nicht bei Verstand. Die Wahrheit muss ich wissen. Sie gestehen sofort? Ihr Scherz ist unbescheiden. Kein Scherz. Ich halte es nicht aus. Sie müssen sich entscheiden. Heute früh war ich im Louvre, wie immer beim Lever. Cléante gebärdete sich alberner denn je. Hat er denn keinen Freund, der ihn einmal belehrt, was ich für einen Mann von Rang und Stand gehört? Wo er sich zeigen mag, da wird sofort gelacht, wiewohl er selbst so scheint sich gar nichts daraus machen. Wenn man ihn aus dem Auge für kurze Zeit verlor, wird er beim nächsten Mal noch toller als du. Oh. Ja, Narren gibt's genug, die auf die Nerven fallen. Ach, heute hielt mich Damon auf. Der lästigste von allen. 2 Stunden ließ er mich vor meiner Sänfte stehen. Im Sonnenbrand. Oh. Und schwatzt und schwatzt und will nicht gehen. Jawohl. In dieser Kunst zeigt er sich sehr beschlagen. Mit einem großen Schwall von Worten nichts zu sagen. Man sucht in dem Geschwätz vergebens nach dem Sinn. Er rauscht. Oh. Dröhnt. Oh. Und braust. Man hört zuletzt nicht hin. Die Unterhaltung lässt sich ja recht lebhaft an. Ich bin schon sehr gespannt, wer kommt als Nächster. Ja. Ein wunderlicher Kauz, Madame, ist auch Timan. Oh. Der so geheimnisvoll tut wie ein Nekromant. Ja. Der mit dem starren Blick. Mm. Der Mann, der niemals ruht, stets den Geschäftigen spielt, obgleich er gar nichts tut. Nun, und Gerald, Madame? Der eitle Phrasenheld. Der seines Umgangs uns fast nicht mehr für würdig hält. Oh. Denn er bewegt sich stets in allerhöchsten Sphären. Mit Prinzen, Herzögen pflegt er nur zu verkehren. Oh. Lässt er sich mal herab auf unsere sündige Erde, dreht sein Gespräch sich nur um Hunde, Wagen, Pferde. Oh. Ja, er wäre mit Belize, so sagt man, eng verbunden. Ach, Belize. Da hat er allerdings die Richtige gefunden. Ja. Jedes Gespräch mit ihr wird mir zur wahren Hölle. Krampfhaft suche ich nach Stoff und komme nicht von der Stelle. Ja. Aus ihrem Munde kam noch kein gescheites Wort. Mhm. So schleppt sich das Gespräch im Schneckentempo fort. Man redet, um nicht ganz zum Stillstand es zu bringen, von den alltäglichsten, den lächerlichsten Dingen, von Hitze, Kälte, Schnee, von Regen, Sonne, Wind, laut Themen, die nicht sehr ergiebig sind. Wie bald sind sie erschöpft? Man ist aufs Neu bedrängt, indessen sie noch lang nicht ans Nachhausegehen denkt. Ich sehe nach der Uhr, ich gähne 20 Mal. Sie rührt sich nicht vom Fleck, steif wie ein Eichenpfahl. Ja. Was dünkt sie um Adrast? Es findet sich nicht leicht ein Zweiter, der von sich so restlos überzeugt. Ja. Jetzt ist er schlecht gelaunt. Er fühlt sich tief verletzt, weil man bei Hof ihn nicht, wie er verdiente, schätzt. Und wenn ein anderer Auszeichnung erhält, dann jammert er. Ja. Man habe ihn schnöde kalt gestellt. Bei Gott, das ist er. Zug um Zug. Ich bin ganz hin. Madame steht einzig da als Bildnismalerin. Ja. Ja. Recht so. Fahrt nur sofort, ihr edlen Kavaliere. Schafft mehr herbei, dass man sie alle kritisiere. Doch dass ihr lässt sich hier eins eurer Opfer blicken, ihm nicht entgegenstürmt mit bebendem Entzücken. Und ihm durch Händedruck, Umarmungen und Küsse bezeugt, wie hoch man ihn bei euch zu schätzen wisse. Ihr Angriff, Herr Alceste, ist leider deplaciert. Mhm. Es war Madame, nicht wir, die hier das Wort geführt. Ihr seid die Schuldigen. Durch wohlgefälliges Lachen treibt ihr sie ja dazu, den Schmindel mitzumachen. Es wird ihr scharfer Witz verbrecherisch genährt durch euren Beifall, den sie immer wieder hört. Ich glaube, dass sie kaum noch große Lust verspürte zu spötteln, wenn man ihr so laut nicht applaudierte. Man tut im Kampfe mit den Lastern dieser Welt nur recht, wenn man zuerst sich an die Schmeichler hält. Wie kommt's, dass plötzlich Sie den Leuten Anteil schenken, von denen Sie genau wie hier die Herren denken? Ja. Versteht sich's nicht von selbst, dass er uns widerspricht? Denn wie die Mehrheit denkt, so denkt er eben nicht. Der Geist des Widerspruchs steckt ihm zu tief im Blut. Er sagt zu allem Nein, ob es schlecht sei oder gut. Wie könnte er jemals denn der Ansicht anderer sein? Er setzt in jedem Fall fürs Gegenteil sich ein. Die eigenen Meinungen befehdet er ergrimmt, wenn er sie eines Tages aus fremdem Mund vernimmt. Sie haben es erreicht, Madame. Die Herren lachen. Nun mag man über mich sich weiter lustig machen. Ja, ist's nicht wirklich so, dass Sie mit allen Grollen und fremde Meinungen nicht gelten lassen wollen? Und das, ich habe es oft von Ihnen selbst gehört, Sie Tadel oder Lob von anderen gleich empört. Ihr Schmeichler seid dran schuld. Mein Hass hat gute Gründe. Ihr sorgt dafür, dass ich ihn niemals überwinde. Mein Kampf gilt euch allein. Denn alles Unheil kam vom Tadeln ohne Grund und Loben ohne Scham. Ja, aber... Nein, Madame, und stirb ich auch daran. Sie freuen an Dingen sich, die ich nicht billigen kann. Und es empört mich, dass man Schwächen und Gelüste bei Ihnen unterstützt, die man verwerfen müsste. Oh, ich bitte sehr, mein Herr, da muss ich widersprechen. Madame ist makellos und völlig frei von Schwächen. Mit Anmut und mit Reiz sehe ich Madame geschmückt. Doch Fehler habe ich nie bisher bei ihr erblickt. Ich aber sehe sie. Und statt sie zu verschweigen, halte ich es für meine Pflicht, sie offen ihr zu zeigen. Je inniger man liebt, je weniger schmeichelt man. Und wahrhaft liebt allein, wer nichts vergeben kann. Sie meinen also, wenn sich Herz zum Herzen fand, sei alle Zärtlichkeit für immer da verbannt und wahre Liebe wird allein dadurch gekrönt, dass die Geliebte man beleidigt und verhöhnt? Wie? Soll das Liebe sein? Ja, sehen wir nicht zumeist, dass jeder Liebende die Auserwählte preist? Er wird an seinem Lieb nichts Hässliches entdecken. Nein, alles wird bei ihm Bewunderung erwecken. Der größte Mangel selbst wird zur Vollkommenheit. Die schönsten Namen hat, wer liebt, dafür bereit. Wie mein Glöckchen ist die Bleiche anzuschauen. Die Mohrenschwarze ziert ein goldig-weiches Braun. Die Dürre ist nur schlank, von zartem Körperbau. Die Dicke nennt man nur die königliche Frau. Die Ungeschickte, die sich nicht benehmen kann, sieht man als liebliche Unschuld vom Lande an. Die Riesin macht ihr Wuchs olympischen Göttern gleich, die Zwergin aber ist ein Stückchen himmelreich. Die Stolze stammt gewiss aus fürstlichem Geblüt, die Freche hat Esprit, die Dumme hat Gemüt. Lobt man die Munterkeit, bei der die ewig schwätzt, wird bei der Stummen die Schamhaftigkeit geschätzt. So denkt, wer wahrhaft liebt. Nie kannst du ihm verwehren, der liebsten Mängel für Vorzüge zu erklären. Ich bleib dabei. Genug! Wozu noch disputieren? Ich schlage vor, dass wir ein wenig promenieren. Im kühlen Säulengang. Sie gehen schon, meine Herren? Oh, keineswegs, Madame. Sie sehen das wohl nicht gern. Ich bitte, meine Herren, gehen Sie, wann es Ihnen passt. Ich gehe nicht eher als Sie. Ich bleib als letzter Gast. Ich habe heute nichts vor und bleibe nur zu gerne. Wenn nur Madame nicht wünscht, dass ich mich gleich entferne. Auch ich bin heute frei, Madame, bis auf das eine, dass ich beim Ticouché zur rechten Zeit erscheine. Sie haben nur gescherzt. Oh nein. Ich möchte sehen, ob Sie es wagen zu befehlen. Ich soll gehen. Man will Sie sprechen, Herr. Die Angelegenheit sei dringend, sagt der Mann. Er will sofort Bescheid. Ach was, ich habe kein Geschäft, das so pressiert. Sein langer Schößenrock ist reich mit Gold verziert. Wäre es nicht richtig, den Mann gleich zu empfangen? Bitten Sie ihn herein. Was kann er bloß verlangen? Was wünschen Sie? Mein Herr, ich bin beauftragt, Ihnen... Sprechen Sie ruhig laut. Nun, womit kann ich dienen? Ich komme vom Marschallamt. Es wurde mir befohlen, Sie hinzubitten, ja, womöglich gleich zu holen. Wie? Mich? Ja, Herrn Alcest. Mich? Ich verstehe das nicht. Das kommt vom dummen Zank um des Orans Gedicht. Orans Gedicht? Alcests Kritik war etwas scharf. Man stritt so lang, bis man sich völlig überwarf. Nun will das Marschallamt den Streit im Keim ersticken. Die Herren täuschen sich. Ich gebe aus freien Stücken nicht nach. Allein Sie sind vors Marschallamt beordert. Wie soll das Kompromiss denn aussehen, das man fordert? Soll ich aus Liebe zu den Herren vom Marschallamte die Verse loben, die ich eben erst verdammte? Von dem, was ich gesagt, nehme ich kein Wort zurück. Die Verse taugen nichts. Mit etwas mehr Geschick. Die Verse taugen nichts! Ich kann und will nicht schweigen. Mein Gott, warum sich nicht entgegenkommen zeigen? Gehen Sie doch. Gut, ich gehe. doch wird mich niemand zwingen zum Widerrufen. Gehen Sie jetzt vor allen Dingen. Sofern nicht ein Befehl des Königs mich verpflichtet, alles zu loben, was Oran zusammendichtet, behaupte ich unentwegt, solange ich lebe auf Erden. Wer solche Verse macht, verdient, gehängt zu werden. Sie lachen über mich. Wie soll ich das verstehen? Was ist so lächerlich an mir? Sie müssen gehen. Ich gehe und will so bald als möglich wiederkehren. Denn zwischen uns muss ich noch heute alles klären. Du lächelst so vergnügt. Mir scheint es nicht ganz natürlich, dies ewige Lächeln. Und ich denke unwillkürlich, ist er, Akast, vom Schicksal wirklich so gesegnet, dass ihm auf seinem Weg nichts Hässliches begegnet? Ach, bei Gott, so oft, Glitanda, ich mich selbst noch frage. Ich finde schlechterdings nichts, was mir nicht behage. Ich bin Gottlob noch jung. Ich habe Gut und Geld und stamme aus einem Haus, das zu den Besten zählt. Das hohe Ansehen des Geschlechts, dem ich entstammt, eröffnet mir im Staat den Weg zu jedem Amt. Und was den Mut betrifft, der heute am höchsten gilt, nie sah man einen Fleck auf meinem Wappenschild. Wie manches Abenteuer ich mit Erfolg bestand, ist dir, mein lieber Freund, wie aller Welt bekannt. Ich hab Geschmack und Geist. Mein Urteil wird geschätzt, das immer treffend ist und dennoch nie verletzt. Auf alles Neue scharf sitz ich mit Kennermiene, bei den Premieren stets ganz vorne auf der Bühne. Erfolg und Misserfolg entscheidet mein Applaus. Wenn ich die Hand erheb, klatscht oder zischt das Haus. Auch bin ich gut gebaut. Gut gebaut. Schlank, kräftig und gesund. Die Zähne blendend weiß im fein geschnittenen Mund. Und dass ich in der Kunst, mich mit Geschmack zu kleiden, unübertrefflich bin, kann niemand mir bestreiten. Man schätzt mich überall. Ich bin gut angeschrieben bei seiner Majestät. Dass mich die Frauen lieben, ist aller Welt bekannt. So kann ich, wie mir scheint, mit mir zufrieden sein. Meinst du nicht auch, mein Freund? Gewiss. Doch wenn dir sonst so leichte Siege blühen, weswegen denn auch hier vergeblich sich bemühen? Ach, Freund, da verkennst du mich. Ich bin mir viel zu schade, um demütig zu flehen, um eines Weibes Gnade. Das überlassen wir, mein Freund, den armen Leuten, die selber gar nichts sind, nichts haben, nichts bedeuten. Die stolze Frau, für die ein Herz wie meines glüht, sie bildet sich nicht ein, dass dies umsonst geschieht. Soll ich ihr Ritter sein? So muss sie sich bequemen, mit gleichem Einsatz an dem Spiele teilzunehmen. So glaubst du, dass du hier der Herrin Gunst genießt? Jawohl, das glaube ich fest. Wenn es dich auch verdrießt. Oh, befreie dich, so schnell du kannst, von diesem Wahn. Du tappst vom Hochmut blind auf völlig falscher Bahn. Empfang dafür den Dank des irregeführten Blinden. Was gibt dir Anlass denn, begünstigt dich zu finden? Meine Eitelkeit. Was überzeugte dich? Du sagst ja, ich bin blind. Da hast du Beweise. Sprich. Nicht einen einzigen. Hat Selimane vielleicht, dass sie dich gerne hat, dir irgendwie gezeigt? Niemals. Sprich endlich klar. Ich bitte dich von Herzen. Sie weist mich stets zurück. Hör auf, so dumm zu scherzen. Sag mir, warum du glaubst, bei ihr in Gunst zu sein. Oh, sie macht sich nichts aus mir. Sie schätzt nur dich allein. Ich weiß sogar genau, dass sie mich glühend hasst. Und eh du dich versiehst, häng ich am nächsten Ast. Schön. Wie wäre es, statt auf Neid den Wettstreit aufzubauen, auf beiderseitigem, ganz ehrlichem Vertrauen? Kann einer den Beweis erbringen von uns Zweien, bei Selimane der Bevorzugte zu sein, so hat der Konkurrent stillschweigend auszuscheiden und darf um den Erfolg den Sieger nicht beneiden. Hier meine Hand, Marquis. Der Vorschlag ist zu loben. Nun gilt's, im Wettbewerb die Kräfte zu erproben. Ja. Noch hier. Oh, die Liebe hielt uns fest. Wenn mich mein Ohr nicht täuschte, rasselte ein Wagen durch das Tor. Sie haben ihn gesehen? Wer war's? Bedauere sehr. Es tut mir leid. Arsinoe, Madame. Oh Gott, was führt sie her? Sie ist noch unten mit Eliane, die sie begrüßte. Was hat das Weibsbild vor? Ha! Wenn ich das nur wüsste. Von ihrer Prüderie erzählt man allerlei. Und ihrer Frömmigkeit. Nur Spiegelfechterei. Sie ist ein Kind der Welt wie wir. Und ihr Verlangen kennt nur dies eine Ziel, sich einen Mann zu fangen. Mhm. Sie schaut mit bitterem Neid auf der Verehrerschwarm rings um die anderen Frauen und fühlt sich bettelarm. Und dennoch ist ihr sehr an einem Freund gelegen. Sie bringt sogar als Hest viel Sympathie entgegen. Und dass er sie verschmäht und mich statt ihrer liebt, bezeichnet sie als Raub, den ich an ihr verübt. Oh. Bei Gott, es findet sich kaum jemand, der noch dümmer und unverschämter wäre als dieses Frauenzimmer. Welch ein günstiger Stern führt sie zu mir ins Haus. Ich schaue von Ungeduld schon lang nach ihnen aus. Ich hielt für meine Pflicht, Madame, sie aufzuklären. Oh, wie lieb von Ihnen, dass Sie endlich mich beehren. Es ist ein wahres Glück, dass diese beiden gehen. So nehmen Sie doch Platz. Ich danke. Ich kann stehen. Ah? Ja. Was wahre Freundschaft ist, Madame, wird uns erst klar, droht Dingen, die uns wert und wichtig sind, Gefahr. Nichts ist von größerem Wert für eine edle Dame als ihre Ehre und ihr unbefleckter Name. Mhm. Und da es um ihren Ruf und ihre Ehre geht, komme ich zu Ihnen jetzt. Ich hoffe nicht zu spät. Hm? Jüngst war ich zu Besuch. Ein auserwählter Kreis vornehmster Leute, die ich sehr zu schätzen weiß. Da sprach man, sagen muss ich leider, auch von Ihnen, von Ihrem Leichtsinn, von der Schar von Paladinen, die Sie umschwärmen, von all dem Aufwand, den Sie treiben, vom Klatsch, der sich dranhängt. Es mag verschwiegen bleiben, was man noch weiter sprach, doch ich verhehle es nicht, es war ein strenges, nur zu strenges Strafgericht. Ich brauch Ihnen wohl, Madame, nicht erst zu sagen, wie heldenhaft ich mich für Ihren Ruf geschlagen. Ich hielt den Herren vor, wie rein Ihr Wollen wäre. Ich pries Ihr gutes Herz, das immer sich bewähre. Doch leider Dinge gibt's, und Sie sehen dasselbe ein, die lassen sich so gern als Täte nicht verzeihen. So musst ich zugestehen. Weiß Gott, du, es fiel mir schwer, dass manches, was Sie tun, doch wohl zu rügen wär. Sie zu verteidigen war und bin ich stets bereit. Der Sünde Schattenbild wird Sünde schon genannt, und halt ich vor mir selbst der schärfsten Prüfung stand, ist es noch nicht genug. Madame, ich glaub bestimmt, dass meine Freundin mir den Rat nicht übel nimmt, den ich ihr hiermit gab. Er kommt aus gutem Herzen, und er behütet sie vielleicht vor großen Schmerzen. Zum Dank für all die Mühe, die Sie auf sich genommen, erlaub ich mir nun auch, mit einem Rat zu kommen. Es handelt sich auch hier wie dort um Ruhm und Ehre und allerlei, was ich die Leute reden höre. Da Sie zu mir, Madame, so liebenswürdig waren, mich ließen, was von mir gemunkelt wird, erfahren, will ich als Gegendienst berichten meinerseits, wie man von Ihnen spricht. Auch das hat seinen Reiz. Jüngst war ich zu Besuch bei sehr vornehmen Leuten, die in der großen Welt schon allerhand bedeuten. Man redete von der Natur des wahrhaft Frommen. Oh. Und so ist das Gespräch von selbst auf Sie gekommen. Man fand die Art, wie sie sich zu den Menschen stellten, nicht dazu angetan, als Vorbild uns zu gelten. Ihr zimperliches Tun, ihr grämliches Gesicht, das ewige Geschwätz von Ehre, Sitt und Pflicht, die Sucht in jedem Wort geheimen Sinn zu wittern, geeignet, die Moral der Jugend zu erschüttern, die hohe Meinung, die sie von sich selber hegen, der Blick des Mitleids, den sie uns zu schenken pflegen, die Sittenpredigten, die ewigen Nörgeleien an Dingen, die an sich unschuldig sind und rein, dies alles und noch mehr ließ man Revue passieren. Und alle stimmten ein. Da half kein Protestieren. Die fromme Miene, hieß es, macht nicht mehr Effekt, weil jeder nur zu gut weiß, was dahinter steckt. Sie täten besser dran, statt andere zu belehren, vor ihrer eigenen Tür sorgfältiger zu kehren. Erst soll man an sich selbst den strengsten Maßstab legen, ehe man sich unterfängt, des anderen tun zu wägen. Wer seines eigenen Seins und Handelns Schwergewicht nicht einsetzt, taugt zum Amt des Sittenrichters nicht. Was schließlich zwingt ihn auch, damit sich zu befassen? Mag er es ruhig doch den Leuten überlassen, die Gott dazu berief? Oh, oh, Madame. Ich glaube bestimmt, dass meine Freundin mir den Rat nicht übel nimmt, den ich ihr hier mitgab. Er kommt aus gutem Herzen und er behüte sie vielleicht vor größeren Schmerzen. Ich weiß, wer tadeln muss, wird allen schnell zur Last. Doch auf den Angriff war ich wirklich nicht gefasst. Und ihre zornige Replik, Madame, bekundet, wie tief ihr Herz sich durch mein offenes Wort verwundet. Im Gegenteil, Madame. Wenn wir vernünftig wären, wär's unser heißer Wunsch, dergleichen oft zu hören. Wir alle sehen zumeist die eigenen Fehler nicht. Nur nützen kann es uns, wenn man den Star uns sticht. Wie wär's, wenn Hand in Hand wir beide weiter wandern auf dem betretenen Weg? Die eine sagt der anderen, was sie gehört hat. Sie von mir und ich von ihnen. Wie herrlich könnte das zu beider Nutzen dienen. Oh, das Spiel wäre ungleich, denn von mir ist viel zu sagen. Wer aber wollte sich denn über sie beklagen? Madame, ein jedes Ding scheint uns bald gut, bald schlecht, und jede Ansicht hat auf ihre Weise recht. Leichtfertige Liebeleien wird, wer noch jung, entschuldigen. Doch strenger im Grundsatz wird, wer alt geworden, huldigen. Der Vorsprung ist nur klein, der mich von ihnen trennt. Kaum lohnt es, dass man ihn überhaupt noch nennt. Ihr Hass, Madame, beruht daher auf anderen Gründen. Auf Triftigern vielleicht. Doch kann ich keine finden. Mir geht's nicht anders. Ich vermag nicht einzusehen, warum sie allerorts, Madame, mich ärmste schmähen. Wenn die Verehrer mich in dieser Schar umringen und jeder sich bemüht, mir Wünsche darzubringen, die sie, weit liebe doch Madame, auf sich bezögen, so ist nicht meine Schuld. Was tät ich auch dagegen? Sie sind ein freier Mensch und stehen in offener Bahn. Versuchen Sie Ihr Glück. Vielleicht beißt einer an. Sie bilden sich wohl ein. Von Ihren Kavalieren ließ ich mich auch nur im Geringsten irritieren. Was soll das Possenspiel? Weiß doch ein jedes Kind, um welchen Preis man heute ein Männerherz gewinnt. Wie? Oder wollen Sie mich etwa glauben machen, dass Ihre Tugenden so heiße Glut entfachen? Dass reine Liebe nur der Männerherz erfüllt und dass sie ganz allein der schönen Seele gilt? Ach, man gleite unbeschwert hinab die schiefe Bahn. Will man ihn haben erst, hat man auch den Galan. Versuchen Sie es doch. Vielleicht wird es gelingen, durch die geheime Kunst die Herzen zu bezwingen. Die weitere Diskussion, Madame, hat keinen Sinn, weil ich von Ihnen doch viel zu verschieden bin. Längst war es an der Zeit für mich, Adieu zu sagen. Käme nur erst, weiß Gott, wo bleibt er denn? Mein Wagen. Ich bitte sehr, Madame, Sie können hier verweilen, solange es Ihnen passt und brauchen nicht zu eilen. Nur scheint mir, ich bin selbst hier nicht mehr recht am Platz. Allein schon bietet sich der trefflichste Ersatz, denn gerade kommt Alcest, der Ihnen so gefällt. Ich zweifle nicht, dass er Sie bestens unterhält. Alcest? Ja? Ein eiliger Brief will abgefertigt sein. So muss ich leider gehen und lassen Sie allein. Nehmen Sie bitte sich der Dame freundlich an. Es tut mir herzlich leid, dass ich nicht bleiben kann. Oh. Mein Wagen, nehme ich an, wird gleich im Torweg halten. Bis dahin soll ich mich mit Ihnen unterhalten. Die liebe Freundin ließ uns beide hier allein. Dafür kann ich ihr nur von Herzen dankbar sein. Ja. Ein Mann von edlem Geist und hochgemuten Sinnen muss unsere Liebe, ja, und Achtung auch gewinnen. Geheimer Zauber geht von Ihnen aus, Alcest. Oh. Der wärmsten Anteil mich an Ihnen nehmen lässt. Ich wünschte, dass der Hof sich endlich darauf besinnt, was er verliert, wenn er Sie nicht für sich gewinnt. Ich fasse es einfach nicht. Mich packt die blasse Wut, wenn ich tagtäglich sehe, dass man für sie nichts tut. Nichts für mich tut, Madame? Was kann ich denn verlangen? Für welchen großen Dienst wäre mir der Lohn entgangen? Wie käme ich bloß dazu bei Hof, mich zu beschweren? Man tue nichts für mich und wolle mich nicht hören. Ich bitte Sie, Alcest, was taten denn die vielen, die heutzutage bei Hof die größten Rollen spielen? Kraft braucht Gelegenheit, um voll sich zu entfalten. Wir müssen, wenn wir ihr Verdienst im Auge behalten... Verdienst? Was heißt Verdienst? Verlangt man von der Krone, dass jeden Einzelnen sie nach Verdienst belohne? Es gäbe viel zu tun, wollte man sich bemühen, der ganzen Welt Verdienst ans Tageslicht zu ziehen. Es bricht das wirkliche Verdienst von selbst sich Bahn. Schon rühmt man hier und da, was alles sie getan. Jüngst war ich zu Besuch, ein auserwählter Kreis, und war erfreut, wie man sie doch zu schätzen weiß. Ach Gott, Madame, wen wird man heutzutage nicht preisen? Wer hätte noch den Mut, die Schmeichler abzuweisen? Man lobt, man jubiliert, man fragt nicht nach dem Wert. Wer heute Lob erringt, fühlt sich noch kaum geehrt. Man hängt's ihm um den Hals, man wirft's ihm an den Kopf. Und selbst mein Hausknecht kommt ins Tageblatt, der Tropf. Trotz alledem, ich sehe im Dienst des Hofs sie gerne, damit man sie auch dort verstehen und schätzen lerne. Ach, sagten sie uns nur, dass ihnen dran gelegen, es würden gleich für sie sich viele Hände regen. Ich kenne manchen Herrn von Ansehen und Gewicht, der bei dem König gern für sie eine Lanze bricht. Was wollen Sie, Madame, ich bin dort nicht am Platz. Mein ganzes Wesen steht zum Hof im Gegensatz. Denn wer nicht lügt, noch schweigt im richtigen Augenblick, macht nun und nimmermehr in diesem Land sein Glück. Wer fern dem Hofe bleibt, muss mancherlei entbehren, Orden und Titel und die vielen anderen Ehren. Doch wenn er stark genug ist und darauf verzichtet, ist auch den Hans Wurst zu spielen nicht verpflichtet. Genug davon. Darf ich indes ein Wort noch sagen von Ihrer Liebe? Ach, ich muss es tief beklagen, dass Ihr Gefühl, so stark, so edel und so rein, die keine, die es mehr verdienen dürfte, wein, ein schöneres, reineres Glück von Herzen wünschte ich Ihnen. Denn Ihrer unwert ist die Dame, der Sie dienen. Vergessen Sie nicht ganz, wenn Sie mir dies bekennen, dass Sie die Dame sonst noch Ihre Freundin... Das leugne ich nicht, doch lässt mich länger mein Gewissen nicht schweigend zusehen, wie Sie Unrecht leiden müssen. Ich sage es frei heraus, noch ist es nicht zu spät. Sie sollen wissen, dass man schändlich Sie verrät. Madame, der Freundschaftsdienst, den Sie damit verrichten, muss einen Liebenden, so meine ich, tief verpflichten. Wohl nenne ich Freundin Sie, doch rede ich frei und wahr. Unwürdig Ihrer ist die Dame ganz und gar, und Ihre Zärtlichkeit ist eitel Hohn und Spott. Das kann wohl sein, Madame. Die Herzen sieht nur Gott. Mir aber scheint, dass man mehr Menschlichkeit bezeugt, wenn man derartige Vermutungen verschweigt. Ist Ihnen lieber, der Betrogene zu sein, sage ich Ihnen fort nichts mehr. Das ist auch leichter. Nein, die volle Wahrheit kann ein tapferes Herz ertragen. Doch nicht die Zweifel, die im Finstern an ihm nagen. Die Wahrheit scheue ich nicht. Ich wünsche nur, dass man mir nichts gesteht, was man nicht klar beweisen kann. Ja, nun verstehe ich Sie. Wie soll mir es nicht gelingen, die unumstößlichsten Beweise zu erbringen? Horch, oh bitte, Ihre Hand. Mein Wagen fuhr durchs Tor. Geleiten Sie mich. Dort leg ich Ihnen vor den Nachweis, klar und treu der Untreu Ihrer Schönen. Wenn's dann noch möglich ist, Sie wieder zu versöhnen mit unserem Geschlecht, wenn Sie noch glühen können für eine andere. Nun, die lernen Sie dort kennen. Niemals sah ich solchen Eigensinn. Unendlich lange zog sich die Verhandlung hin. Wiewohl man sich mit ihm die größte Mühe gab, wich er hartnäckig nicht von seinem Standpunkt ab. Ein solch verrückter Streit, das kann ich ehrlich sagen, ward vor dem Marschallamt wohl nie noch ausgetragen. Ich widerrufe nicht, so sprach er zu den Herren, in dieser Sache nie, in jeder anderen gern. Was wirft er mir denn vor? Was Teufel ficht ihn an? Ist's ein Verbrechen, wenn man nicht gut schreiben kann? Was konnte seinen Grimm zu solcher Glut entfachen? Der bravste Biedermann kann schlechte Verse machen. Griffig er seinen Verdienst und seine Ehre an? Er ist unzweifelhaft ein mutiger, edler Mann. Ein echter Kavalier, wie er im Buche steht. Und doch bei alledem ein kläglicher Poet. Ich lobe, wenn's verlangt wird, seines Hauses Glanz, die Kleidung, sein Geschick im Fechten, Reiten, Tanz, doch seine Verse. Nein, kann er nicht besser schreiben, trotz redlichsten Bemühens, dann lass es ihm bleiben. Gebe das Rennen auf. Es sei denn, dass am Ende für ihn auf den Verzicht die Todesstrafe stände. Das Einzige, wozu sein starrer Eigensinn sich endlich beugen ließ, nach langem Her und Hin, war, dass er zu Oronte mit saurer Miene sprach. Dass ich so heftig war. Sie tragen es mir nicht nach. Ich hätte das Sonett, das Sie mir vorgelesen, von Herzen gern gelobt. Wenn es danach gewesen. Der Richter sprach, genügt. Man reichte sich die Hand und fiel sich um den Hals, so war der Spuk gebannt. Gewiss, ich leugne es nicht. Er ist ein Sonderling. Doch sei er, wie er sei, ich achte ihn nicht gering. Sein redliches Gemüt, die Überzeugungskraft, der kühne Wahrheitsdrang sind groß. Ja, heldenhaft. All diese Tugenden sind heute rar geworden. Und doch hätte ich gewünscht, man fände sie allerorten. Allein bei seiner Art scheint mir die Leidenschaft, von der er ganz erfüllt ist, völlig rätselhaft. Kann man an sich schon kaum begreifen, dass ein Mann, wie er geschaffen ist, so glühend lieben kann, so ist es schon erst recht ein Rätsel, wie es kam, dass ihre Base grad sein Herz gefangen nahm. Sie sehen draus, dass bei dem, der leidenschaftlich fühlt, die Seelenharmonie gar keine Rolle spielt. Und was man nun so fleißig davon vorgepredigt, durch diesen einen Fall ist, meine ich, schon erledigt. Und Célimène? Mag sie denn den Phantasten leiden? Auch diese Frage ist so leicht nicht zu entscheiden. Ob sie ihn liebt? Mein Gott, wer kann ihr Herz ergründen? Ja. Vermag sie sich doch selbst kaum drin zurechtzufinden. Sie glaubt zu lieben, und es ist nur Schein und Schaum. Und wenn sie wirklich liebt, weiß sie es selber kaum. Ich fürchte sehr, es bringt die Liebe unserem Freund mehr Kummer und Verdruss, als er zu ahnen scheint. Ja. Empfänd er so wie ich. Er wendete den Blick von ihrer Base weg und wünschte sich ein Glück von völlig anderer Art. Mit gläubigem Vertrauen sollt er auf Sie, Madame, und Ihre Güte schauen. Hätte er falsch gewählt und sähe sich betrogen, wäre ihm ein anderer von der Schönen vorgezogen und käme er dann zu mir und klagt sein Missgeschick. Ich lieh ihm gern Gehör und wies ihn nicht zurück. Dass eine andere ihm vorher den Laufpass gab, das kümmerte mich nicht und setzte ihn nicht herab. Doch wenn ihn Célimène am Ende doch beglückt und dieser Bund, Madame, sie seinem Wunsch entrückt, dann will ich unentwegt nach jenen Schätzen streben, die ihre Güte ihm bereit war hinzugeben. Glückselig, wenn ihr Herz, das er so blind verkannt, zu seinem treuesten Freund, zu mir sich wiederfand. Sie scherzen. Nein, wer wird mit solchen Dingen scherzen? Was ich hier sage, kommt mir aus tiefstem Herzen. Sehnsüchtig wart ich, bis der Augenblick mir winkt, der die Erfüllung mir all meiner Wünsche bringt. Oh. Psst. Mein Verstand steht still und meine Kräfte schwinden. Helfen Sie mir, Madame, die Schmach zu überwinden. Sie sind ganz außer sich. Was hat sich denn begeben? Oh, wenn das Wahrheit ist, mag ich nicht länger leben. Die rasende Gewalt entfesselter Natur erschüttert mich nicht mehr, als was ich heute erfuhr. All meine Liebe, so... Nein, nein, es ist nicht wahr. So fassen Sie sich doch und sagen Sie uns klar. Oh Gott, wie kann es sein, dass Anmut, Schönheit, Reinheit in eklem Bunde stehen mit schändlichster Gemeinheit? So wollen Sie uns doch erklären. Ach, ich bin betrogen, bin verschmäht, gemordet, alles hin. Ist's möglich? Célimène ist treulos? Was sie tat, ist schändlicher Betrug, abscheulicher Verrat. Ist denn schon ein Beweis für ihre Schuld erbracht? Vielleicht ist's nur ein Wahn, ein müßiger Verdacht, wenn sie aus Eifersucht sich bloß Gedanken machen. Herr, kümmern Sie sich nur um Ihre eigenen Sachen. Ja, der Beweis, nach dem zu fragen, Sie belieben. Ich trage ihn an der Brust. Mit eigener Hand geschrieben von ihr, die mich verriet. Ein Briefchen. Und an wen? Am Herrn Oront. Vor Wut und Scham könnte ich vergehen. Oront! Oront, den sie kaum zu beachten schien, den ich nie fürchtete. Und nun ein Brief an ihn. Auf einen einzigen Brief darf man sich nicht verlassen. Der Inhalt ist oft sehr verschieden aufzufassen. Ich bitte noch einmal, lassen Sie mich in Ruhe. Mich zu belehren, Herr, steht Ihnen gar nicht zu. So mäßigen Sie sich doch, was Ihnen angetan... Oh, bitte nehmen Sie, Madame, sich meiner an. Zu Ihnen flüchtet sich mein armes Wunschherz. Sie helfen ihm gewiss in seinem bitteren Schmerz. Oh, rächen Sie mich an der schändlichen Person, die meine Liebe mit Verrat gelohnt und Hohn. Rächen Sie meine Schmach. Es muss auch Sie empören. Wie denn? Ihnen soll mein Herz fortan gehören. Oh. Oh, weisen Sie es nicht zurück, sonst muss es brechen. Ich könnte so mich an der Ungetreuen rächen. Sie möge sehen, von Neid gequält, von Zorn erfüllt, wie meine Liebe nur noch erjahmt gilt. Ja, Ihre Strafe sei die Opferfreudgetreue, mit der ich Ihnen ganz allein mein Leben weihe. Gewiss, mich rührt das Leid, das jetzt Ihr Herz bewegt. Und wenn sich dieses Herz mir selbst entgegenträgt, so weiß ich's nicht zurück. Oh. Doch ist vielleicht das Leid so groß nicht, wie es scheint. Und langsam mit der Zeit erlischt der Rachedurst. Sieht Liebe sich betrogen, schwillt des getäuschten Zorn hoch auf in stürmischen Wogen. Doch kurz danach sucht man schon nach Entlastungsgründen. Der schönen Sünderin verzeiht man gern die Sünden. Was sie verbrach? Mein Gott, es war doch nicht so schlimm. Ach, reden Sie mir nicht von der verliebten Grimm. So wird es nicht, Madame. Die Kränkung ist zu groß. Von Célimène reiß ich mich für immer los. Ich kenne kein Zurück. Es bleibt bei dem Entschluss. Stets hassen werde ich sie, weil ich sie hassen muss. Sie kommt. Verdoppelt wird mein Hass durch ihre Nähe. Ich trete ihr in den Weg, dass sie mir Rede stehe. Vor Scham soll sie vergehen. Komm ich zu Ihnen wieder, leg ich befreit mein Herz zu Ihren Füßen nieder. Kommen Sie, Eliand. Wir lassen ihn allein. Ja. Yeah. Wie kommt es, dass ich sie so in Erregung sehe? Was soll der finstere Blick, Alceste, der mich verschlingt? Das Stöhnen, das so schwer sich ihre Brust entringt? Das heißt, dass alle Gräuel, die Menschen je ersonnen, mit ihrer Schändlichkeit sich nicht vergleichen können. Dass weder die Natur, noch Gott in seinem Grimm, noch Satan in Person ein Wesen schuf so schlimm, so hassenswert wie sie. Ein netter Gruß bei Gott. Beweise hab ich, dass sie mir die Treue brachen. Das eben war's, was mich so lange schon bewegte. Es war kein leerer Wahn, den meine Seele hegte. Mein Argwohn, den Madame so überflüssig fand, war auf der rechten Spur. Und heut hab ich's erkannt. Trotz ihrem Gaukelspiel, ihrer Verstellungsgabe, sagte mein Schutzgeist mir, was ich zu fürchten habe. Dass sie durch falsches Spiel die Glut in mir genährt. Das ist Verrat, Madame. Ist schändlich, hassenswert. Die strengste Sühne wiegt so schwere Schuld nicht auf. Drum lass ich ungehemmt der Rache ihren Lauf. Ja, machen Sie sich nur aufs Ärgste gleich gefasst. Ich bin nicht mehr ich selbst, bin nur ein Mensch, der hasst. Seit ich von Ihrer Hand empfing den Todesstich, hat Einsicht und Vernunft nicht Macht mehr über mich. Ich kann nicht recht verstehen, was Sie so rasend macht. Sind Sie am Ende toll geworden über Nacht? Ja, ich war toll. Als mir ihr Lächeln und ihr Gruß das süße Gift kredenzt, an dem ich sterben muss, dass ich vom falschen Glanz, der sie umgibt, geglaubt, er wäre echt. Das hat mir den Verstand geraubt. Gift? Trügerischer Glanz? Als Sest, was tat ich Ihnen? Sie täuschen mich nicht mehr mit Ihren Unschuldsmienen. Denn eine Waffe habe ich, die unfehlbar trifft. Betrachten Sie dies Blatt. Ist das nicht Ihre Schrift? Vor diesem Brief, Madame, hilft alles Leugnen nicht. Er ist der Zeuge, der Sie restlos schuldig spricht. Von diesem Stück Papier kommt alle Not und Qual? Und Sie, dass Sie es sehen, erröten nicht einmal. Erröten? Ich? Weshalb? Das ist nicht einzusehen. Kommt auch die Frechheit, noch der Arglist beizustehen. Sie schrieben dies, Madame. Ist doch nicht unterzeichnet. Dass ich es geschrieben habe, wann hätte ich es je geleugnet? Sie sehen es in meiner Hand und werden nicht verzagt, obgleich Sie jedes Wort erbarmungslos verklagt. Mein Herr, ich finde Sie entsetzlich überspannt. Sie wissen wohl nicht mehr, was in dem Briefe stand. Die Zärtlichkeit, mit der Sie Herrn Orange beehren, erfüllt Sie nicht mit Scham und soll mich nicht empören. Orange? Wer sagt denn, dass ihm dieses Schreiben gilt? Die Leute sagten mir es, von denen ich es erhielt. Doch war es nicht Orange, war es ein anderer Mann. Ich sehe nicht ein, wieso sie dies entschuldigen kann. Betrug bleibt stets Betrug. Ist Ihnen das nicht klar? Und wenn an eine Frau der Brief gerichtet war, was bleibt dann noch von der Beschuldigung zurück? An eine Frau? Mhm. Für wahr, ein schlauer Fechtertrick. Ja, hoffen Sie im Ernst, mit solchen Winkelzügen, so plump, so unverschämt, die Menschen zu betrügen? Ei, lassen Sie doch sehen, auf was für Argumente sich Ihre törichte Behauptung stützen könnte. Ein Brief, der nichts enthält als Liebeslieder, nein, der soll für eine Frau bestimmt gewesen sein. Leicht zu entlarven ist der scheußliche Betrug. Hier, bitte, lesen Sie! Genug, mein Herr, genug. Der Spaß geht mir zu weit. Ich dulde es einfach nicht, dass man in diesem Ton mit einer Dame spricht. Ich bitte Sie ja nur, mir gütigst zu erklären, wie diese Worte hier wohl zu verstehen wären. Nein, dies Vergnügen kann ich Ihnen nicht bereiten. Mir ist es auch ganz gleich, wie Sie die Worte deuten. Ich will ja nichts als dies beweisen Sie, dass man den Brief an eine Frau gerichtet denken kann. Ich schrieb ihn an Orange. Offen gestehe ich es ein. Wie er sich gibt und spricht, gefällt mir ungemein. Dass er mir huldigt, kann mir Freude nur bereiten. Von dem, was Sie gesagt, will ich auch nichts bestreiten. Mag das nur Ihnen Hass erschüttern oder festigen, ich wünsche nur, dass Sie mich weiter nicht belästigen. Oh, helfen Sie mir doch, den Argwohn zu beschwichtigen, indem Sie sich nicht mehr der Schuld an mir bezichtigen. Erklären Sie mir, dass der Brief hier harmlos sei. Ich helfe Ihnen selbst von Herzen gern dabei, wenn es auch nur so scheint, dass Sie mir treu gesinnt, will ich mich schon bemühen, zu glauben, dass Sie sind. Gehen Sie! Die Eifersucht macht Sie noch ganz verrückt. Sie sind es gar nicht wert, dass Liebe Sie beglückt. Ich hab Sie gern und habe es deutlich auch gezeigt. Und das genügt nicht, dass Ihr Argwohn endlich schweigt? Ja, quälen Sie sich da noch immer mit Bedenken, so heißt das einfach mich und meine Neigung kränken. Es ist ja Torheit und steht oft mir auch im Wege, dass ich noch Sympathie für Sie im Herzen hege. Mit einem anderen sollte ich mein Geschick verketten, damit Sie doch ein Recht, mich anzuklagen hätten. Betrügen. Ich weiß, Sie nutzen meine Schwächen und täuschen mich, wenn Sie so süße Worte sprechen. Darauf kümmert's mich nicht mehr. Ich füge mich dem Geschick. In Ihren Händen liegt mein Unheil und mein Glück. Wenn ich tief in Ihr Herz geschaut, werd ich erfahren, ob Sie mich je geliebt, ob Sie mir treulos waren. Nein, nein, Sie lieben mich nicht, wie man lieben soll. Doch halt, da kommt Dubois, ganz seltsam ausstaffiert. Was hat dich hergeführt? Ach, gnädiger Herr. Nun ja? Behandeln wir es diskret. Ja, was denn? Dass es schlecht um unsere Sache steht. Wie meinst du? Sag ich's laut. Gewiss doch, rede frei. Ich weiß nicht, gnädiger Herr. Es ist doch wer dabei. So willst du das reden, Mensch? Ach, Herr, wir müssen fort. Fort? Ohne Sang und Klang nach einem anderen Ort. Warum? Ich sagte es schon, ach, weil es geschehen muss. Hat der Grund? Wir müssen fort. Und ohne Abschiedsgruß. Dann bist du nicht mal so gut, den Grund mir anzuführen. Den Grund, Herr? Es ist Zeit, sein Bündelchen zu schnüren. Kreuzdonnerwetter, ich zerschlage dich zu Brei. Sagst du mir nicht sofort, was denn der Anlass sei? Ein Mann in schwarzem Rock mit düstern Trauermähen ist in der Küche heute Mittagszeit erschienen. Er hielt ein großes Blatt Papier in seiner Hand, der Teufel bei seiner, was drauf geschrieben stand. Doch glaube ich ganz gewiss, es kommt aus dem Gericht und handelt vom Prozess. Erfreulich scheint mir es nicht. Ja, was hatte das Papier, das möchte ich gerne wissen, damit zu tun, dass wir plötzlich verreisen müssen? Kaum eine Stunde war es, dass uns der schwarze Mann verlassen hat, da rückt bereits ein anderer an. Er hat sie oft besucht und ist mir wohl bekannt. Er tat sie aufgeregt, und da er sie nicht fand, befahl er mir, sofort hierher mich zu begeben und... Ach, wie hieß der doch? Ich wusste es noch soeben. Der Name ist mir gleich. Was tut der Mann dir auf? Nein, es ist der gute Freund. Na, ich komme vielleicht noch drauf. Er meinte, macht euch dünn, bevor es noch zu spät, dagegen euch vielleicht ein Haftbefehl ergeht. Ein Haftbefehl? Mhm. Wieso? Sagt er nichts weiter dir? Nein. Er verlangte nur gleich Tinte und Papier und schrieb was hin, woraus Sie sicherlich ersehen, was eigentlich geschah und was noch kann geschehen. Gib mir den Zettel. Ja. Was soll das alles heißen? Ich weiß es nicht, Madame, doch wird sich's gleich erweisen. Ja. Also gib doch endlich her. Ja. Das schon reicht mit der Geduld. Ich hab's nicht, Herr. Es liegt bestimmt auf eurem Pult. Ich fahre aus der Haut. Gehen Sie nach Hause nur, dann kommen Sie sofort dem Rätsel auf die Spur. Ein böses Schicksal will, so scheint es mir, verwehren, dass Sie einmal, Madame, mich bis zu Ende hören. Doch seinen Widerstand gedenke ich noch zu brechen. Vor Abend bin ich hier, mich endlich auszusprechen. Was ich beschlossen, steht unwiderruflich fest. Wobei sich immerhin noch überlegen lässt. Reden Sie nur drauf los. Mir ist es einerlei. Beschlossen habe ich's. Und so bleibe ich auch dabei. Zu fürchterlich ist die Verderbnis dieser Zeiten. Ich habe hinfort nichts mehr zu schaffen mit den Leuten. Aber... Für mich in dem Prozess sind Wahrheit, Tugend, Ehre, Gewissen, Sitte, das Gesetz, das ganze Schwere. Von meinem guten Recht spricht man auf allen Gassen. Ich glaube, ich könnte mich fest auf den Sieg verlassen. Der Ausgang aber zeigt ein anderes Gesicht. Ich bin im Recht und mich verurteilt das Gericht. Ein ausgemachter Lump, durch seine Gaunereien in aller Welt bekannt, zieht stolz als Sieger ein. Wenn es diesem Schuft gelang, so das Gesetz zu brechen, wie, frag ich, kann man noch von Recht und Glauben sprechen? Mein Recht ist sonnenklar. Und er, bei meiner Seele, setzt mir, vom Recht geschützt, das Messer an die Kehle. Dann setzt ein Haftbefehl dem schändlichsten Betrug die Krone auf. Allein damit noch nicht genug. Es wird ein freches Buch verbreitet in der Stadt. Man fühlt sich wie beschmutzt, wenn man es gelesen hat. Man sollte es öffentlich durch Henkershand verbrennen. Doch als Verfasser wagt der Schurke, mich zu nennen. Und unser Freund Orange ist es ein Hauptvergnügen, von Haus zu ziehen mit den gemeinen Lügen. Ich habe genug davon. Ich scheide aus dem Spiel. Abwarten mag ich nicht, bis mich die Last erdrückt. Das Dickicht mich verschlingt, die Sumpfluft mich erstickt. Wie es unter Menschen gleich blutgierigen Wölfen treiben, sind meine Leute nicht. Hier mag ich nicht mehr bleiben. Ein wenig übereilt scheint mir trotzdem der Plan. Weit größer als es ist, sehen Sie das Übel an. So viele Mühe sich der Gegner auch gemacht, bis zur Verhaftung hat es dennoch nicht gebracht. Ihr Ansehen in der Welt hat keineswegs gelitten. Und der Prozess? Mein Gott, das Urteil ist umstritten. Ehe noch viel Zeit verging, legt man Berufung ein, das Urteil wird kassiert und dann... Berufung? Nein! Es war ein harter Schlag. Ich werde ihn lang spüren. Doch nun das Urteil fiel, soll man es nicht kassieren. Bestehen bleiben soll's als Zeugnis für die Macht gemeiner Lüge und schamloser Niedertracht. Und lernen soll daran ein späteres Geschlecht, wie man in unserer Zeit mit Füßen trat das Recht. Zwar kostet der Prozess mich 20.000 Franken, doch den Verlust... verschmerzt sich leicht bei dem Gedanken, dass ich das Recht gewann, die falsche Menschenbrut zu hassen und zu schmähen. Ach Gott, wie wohl das tut! Dass durch ihr arges Tun die Menschen uns betrüben, gibt uns Gelegenheit, Philosophie zu üben. Dem edlen Herzen blüht kein schönerer Beruf. Und wäre jeder Mensch, den Gott der Herr erschuf, gerecht, wohltätig, treu, brächt uns das viel Gewinn? Die meisten Tugenden verlören ihren Sinn. Und was ist dieser Sinn? Wir lernen den Verdruss, den uns die Schlechtigkeit der Welt bereiten muss, mit Würde tragen. Und das allgemeine Los der Menschen... Ja, ich weiß, im Reden sind Sie groß trefflich beschlagen, in der Kunst zu disputieren. Doch diesmal dürften Sie vergeblich Zeit verlieren. Denn die Vernunft verlangt, dass ich mich bald entferne. Ich will jetzt Célimène erwarten. Meinen Plan muss sie, wenn sie mich liebt, widerspruchslos bejahen. Für ihre Liebe soll's die letzte Probe sein. Jetzt geht es hart auf hart. Jetzt heißt's ja oder nein. Gehen wir zu Eliant, bis ihre Stunde schlägt? Gehen Sie allein hinauf. Ich bin zu sehr erregt. Ich möchte ungestört allein sein und verstecke mit meinem finstern Gram mich in der fernsten Ecke. In der Gesellschaft wird das Warten einem schwer. Ich gehe geschwind hinauf und hol Elianten her. An Ihnen ist es jetzt, Madame, sich zu erklären. Sind Sie entschlossen, mir für immer zu gehören? Ich ruhe nicht, bis ich der Sache sicher bin. Kein Liebender verträgt das ewige Her und Hin. Drum, wart Ihr Herz entflammt von meiner Liebe Glut, dann zeigen Sie, das zu bekennen, auch den Mut. Vor allem müssen Sie mir eines zugestehen. Ich will Alcest nicht mehr in Ihrem Hause sehen. Wer hat Sie gegen ihn so furchtbar aufgebracht? Sie haben ihn so oft mit warmem Lob bedankt. Och, das sage ich Ihnen wohl noch einmal anderwärts. Jetzt aber handelt es sich einzig um Ihr Herz. Sie müssen, wie auch ich getan, sich nun entscheiden und treffen Ihre Wahl, Madame. Zwischen uns beiden. Jawohl, Aurore hat recht. Sie stehen vor der Wahl. Deswegen kam auch ich. Vielleicht zum letzten Mal. Mein Wunsch und seiner sind in diesem Fall die gleichen. Man will von Ihrer Liebe ein unzweideutig Zeichen. Sie müssen einsehen, dass wir nicht mehr warten können. Die Stunde schlug, Madame. Sie müssen nun bekennen. Mein Herr, es liegt mir fern, falls Ihnen es gelänge, Sie zu gewinnen, dass ich mich dazwischen dränge. Mein Herr, es liegt mir fern, ob Eifersucht mich triebe, ob nicht, dass ich mich teil in Sie dem Hähnens Liebe. Wenn Ihrem Werben jetzt, Madame, entgegenkam. Wenn Sie an Ihnen den geringsten Anteil nahm. Ich schwöre, dass ich dann für immer Ihr entsage. Ich schwöre, dass ich nie mehr mich Ihr zu nähern wage. Madame, nun reden Sie. Erklären Sie sich frei. Wir sind gefasst, Madame. Wie auch die Antwort sei. Bekennen Sie uns nur, zu wem Ihr Herz Sie zieht. Gestehen Sie uns bloß, für wen es sich entschied. Wie? Sehe ich recht? Die Wahl macht Ihnen Schwierigkeit. Wie? Sehe ich recht? Ihr Herz ringt noch um den Entscheid. So eilig haben Sie's? Gleich beide? Und weswegen? Ich bitte, wollen Sie ein wenig überlegen. Die Antwort wäre leicht auf Ihre hitzige Frage. Mit ungetrübtem Blick sehe ich die ganze Lage. Ich bin mir völlig klar, wem ich den Vorzug gebe. Ich halte keineswegs mein Herz noch in der Schwebe. Doch peinlich dünkt es mich. Fast möchte ich's schamlos nennen. Mit dürren Worten so vor Ihnen zu bekennen, laut sagen, dass mein Herz dem einen sich ergeben, ist nicht einfach. Steht der andere gleich daneben? Nein, nein, ein offener Bescheid wird gern verziehen. Ich bitte Sie darum. Und ich verlange ihn. Von leeren Floskeln frei. Klar sei er und bestimmt. Mir kann's nur recht sein, wenn man keine Rücksicht nimmt. Ich bitte, meine Herren, was ist in Sie gefahren? Wie ungerecht ist doch Ihr eifriges Gebaren. Erhielten Sie von mir nicht klar genug Bescheid? Doch Sie, da kommt Iliand. Sie schlichte unseren Streit. Sie kommen gerade recht. Ich bin in großer Not. Denn von zwei Männern sehen Sie mich hier arg bedroht. Ich soll sofort gestehen, so fordern Sie empört, wem von den Zweien mein Herz in Liebe angehört. In beider Gegenwart soll ich mich gleich entscheiden. Der, den ich abgelehnt, will mich in Zukunft meiden. Und nun bitte ich Sie um Rat. Wie stifte ich wieder Ruhe? Ich fürchte sehr, mein Rat sagt Ihnen wenig zu. Ich hasse jegliche Geheimniskrämerei. Und was man fühlt und denkt, bekenne man auch frei. Ihr Widerstand, Madame, wird Ihnen wenig nützen. Es findet niemand sich, Sie noch zu unterstützen. Sie müssen reden jetzt. Es muss sich endlich zeigen. Ich protestiere nicht, auch wenn Sie weiter schweigen. Ein einzig Wort genügt. Erledigt ist der Streit. Und wird kein Wort gesagt. So weiß ich schon Bescheid. Da kommt Arsinoe, Clitander und Akast. Was führt Sie her? Und noch dazu in solcher Hast? Madame! Wir kommen her. Vergeben Sie die Störung. Doch ein besonderer Fall bedarf Ihrer Erklärung. Vortrefflich, meine Herren, dass Sie gerade erschienen. Denn was zu sagen ist, gilt auch zum Teil von Ihnen. Sie sind gewiss erstaunt, Madame, mich hier zu sehen. Doch es ist auf den Wunsch der beiden Herren geschehen. Die Herren besuchten mich und brachten gegen Sie Beschuldigungen auf von solcher Perfidie, dass mir unmöglich ist, für Wahrheit Sie zu halten. Ich sagte gleich, hier muss ein Missverständnis walten. Sie stehen viel zu hoch und edel vor mir da. Ich leugnete, was ich mit eigenen Augen sah. An unseren kleinen Zank dachte ich nun gar nicht mehr. Sie zu verteidigen, eilt ich sofort hierher. Zur Sache nun, Madame. Es interessiert wohl jeden, ob es Ihnen jetzt gelingt, sich noch herauszureden. Dies nette Briefchen hier. Sie schickten es Clitandre. Ganz richtig. Den für mich und an Akast den anderen. Die Schrift hier, meine Herren, ist Ihnen wohl bekannt. Mein lieber Ja. Madame schreibt viel und gern mit ihrer zarten Hand. So stellt man ohne Mühe als Schreiberin sie fest. Doch hören wir nun, wie sich's vernehmen lässt. Es ist sehr wunderlich von Ihnen, meine Heiterkeit zu verdammen und zu behaupten, ich wäre nie vergnügter, als wenn Sie nicht zugegen wären. Es gibt nichts Ungerechteres als diesen Vorwurf. Und wenn Sie nicht bald kommen, mich deswegen um Entschuldigung zu bitten, vergebe ich Ihnen mein Leben lang nicht. Und was den kleinen Marquis anbelangt, das bin ich selbst. Ich sage es, ohne mich zu rühmen. Was den kleinen Marquis anbelangt, der mir gestern so lange die Hand schüttelte, so meine ich, dass es nichts Unbedeutenderes gibt als sein kurzbeiniges Figürchen. Und außer seinem Degen und Mantel hat er keinerlei Verdienste. Und der Mann mit den grünen Bändern, jetzt sind Sie dran, Herr Alcest, der Mann mit den grünen Bändern macht mir hin und wieder Spaß mit seinen barschen Ausfällen und seiner grimmigen Schwermut, aber 100-mal schon schien er mir der langweiligste Mensch von der Welt. Der Sonettenschmied endlich. Nun kriegen Sie Ihr Teil, oh. Herr Orant. Der Sonettenschmied endlich, der sich als Schöngeist aufspielt und aller Welt zum Trotz ein Dichter sein möchte, langweilt mich mit seiner Prosa ebenso sehr wie mit seiner Poesie und ich gebe mir kaum noch die Mühe, seinem Geschwätz zuzuhören. Machen Sie sich also klar, dass ich mich keineswegs immer so gut amüsiere, wie Sie glauben und dass ich in allen Gesellschaften, in die man mich schleppt, Sie viel mehr vermisse, als ich möchte. Und das zu einem wirklichen Vergnügen, die Anwesenheit von Menschen, die man liebt, als köstlichste Würze gehört. So, und jetzt werde ich vorgenommen. An Akast schreibt sie... Ihr zuckersüßer Glitander, von dem Sie mir immer vorreden, ist der Letzte, für den ich etwas wie Freundschaft empfinden könnte. Er ist verrückt, wenn er sich einbildet, man könnte sich in ihn verlieben. Und Sie sind es, wenn Sie glauben, man liebte Sie nicht. Tauschen Sie also, wenn Sie vernünftig sein wollen, Ihre Meinung gegen die seinige aus und besuchen Sie mich so oft als möglich, um mir über den Ärger hinwegzuhelfen, den seine Aufdringlichkeit mir verursacht. Welch edler Geist auf uns aus diesen Zeilen schaut! Wie man dergleichen nennt, das sage ich hier nicht laut. Sonst aber, Gnädigste, gedenk ich nicht zu schweigen. Wir gehen, der ganzen Welt ihr Konterfei zu zeigen. Sie sind's nicht wert, dass wir uns über Sie empören. Ich halte drum den Mund. Doch werden Sie bald hören, dass auch ein winziger Marquis mit kurzen Beinen noch Herzen finden kann, ist ehrlich mit dem Mann. Ja. Ich habe an jedes Wort geglaubt, das Sie mir schrieben. Sie aber haben nur ein schändlich Spiel getrieben. Ihr Liebe heuchelt Herz, war ohne viel Bedenken bestrebt, sich nach und nach der ganzen Welt zu schenken. Ich war ein blinder Narr. Jetzt kann ich wieder sehen. Ich schulde Ihnen Dank. Es ist durch Sie geschehen. Mein Herz nehme ich zurück. Das Blut ist Sie zerrissen. Und meine Rache ist, dass Sie es nun ewig missen. Ich gehe, Herr Alcest. Nun bleibt es Ihnen unbenommen, mit dieser Dame hier noch übereinzukommen. Was haben Sie getan? Entsetzlich, unerhört. Ich zittere am ganzen Leib. Mein Geist ist ganz verstört. Gab's, die Welt besteht, ein größeres Verbrechen? Von all den Männern sonst will ich ja gar nicht sprechen. Jedoch Alcest, ein Mann von Ehre und Verdiensten, den sie bezauberte mit ihren Gaukelkünsten, der um ihr Glück allein... Madame, mir wäre es lieb, Sie kümmerten sich nur um Ihre eigenen Sachen. Was mir zu tun noch bleibt, das kann ich selber machen. Und nehmen Sie sich noch so eifrig meiner an. Ich habe nichts, womit ich Sie belohnen kann. Denn rächt sich eines Tags meine gequälte Seele durch eine neue Wahl. Sie sind's nicht, die ich wähle. Glauben Sie vielleicht, ich trüge das im Sinne? Mir wäre darum zu tun, dass ich Ihr Herz gewinne? Wie kommen Sie darauf? Was fällt denn Ihnen ein? Sie müssen, werter Herr, sehr eingebildet sein. Von einer Ware, die Madame glattweg verschmäht, kann man nicht sagen, dass sie hoch im Preise steht. Seien Sie bescheiden, Herr, gehen Sie zu anderen Frauen, denn ich... Sie sind nicht wert, mich auch nur anzuschauen. Das Beste wäre für Sie, ich hoff's noch zu erleben, dass Sie und diese da die Hand sich wiedergeben. Irr ich nicht, haben sich nun alle ausgesprochen. Nur ich allein schwieg still, hab keinen unterbrochen. Sie sehen daraus, dass ich mich auch beherrschen kann. Darf ich zum Schluss ein Wort? Ja, fangen Sie nur an. Es ist Ihr gutes Recht als Hest, mich anzuklagen und offen, ohne Scheu, die Wahrheit mir zu sagen. Ich stehe mit schwerer Schuld belastet jetzt vor Ihnen und kann und mag Sie nicht durch leere Worte sühnen. Wie wollten Sie mir je so schwere Schuld erlassen? Es kann nicht anders sein. Sie müssen mich ja hassen. So hassen Sie mich nur. Kann ich's, Verräterin? Wie zwinge ich mich dazu? Wie ändere ich meinen Sinn? Wie ich mich auch bemühe, die Wut in mir zu nähren, es wird das weiche Herz sich stets dagegen wehren. Als Zeugen stehen Sie hier, Philint, und Sie, Eliante. Hm? Da ich auch jetzt zu dieser Neigung mich bekannt, doch damit nicht genug. Beschämt muss ich gestehen, dass ich gewillt bin, bis zum Äußersten zu gehen, zu zeigen, dass wir nichts als arme Menschen sind. Und vor der Leidenschaft die Weisheit jäh zerrinnt. Treulose, ja, ich kann vergessen, was geschehen. Ich kann, was sie getan, stillschweigend übersehen. Ich kann wohl auch mit Recht für alle ihre Schwächen die lasterhafte Zeit, die Jugend, schuldig sprechen, wenn sie gewillt sind, sich in meine Hand zu geben. Ich führe sie von hier hinweg zu neuem Leben, weit ab vom Menschenschwarm, in tiefster Einsamkeit. Und sind Sie diesen Weg mit mir zu gehen bereit? Die einzige Möglichkeit ist's, wieder gut zu machen, was Sie mit Ihrem Brief, dem Schändlichen, verbrachen. Dann wird mein liebend Herz, das jetzt Ihr Tun verdammt, zu neuer, reinerer Glut vielleicht für Sie entflammt. Wie? Soll ich noch so jung nichts mehr vom Leben haben? Soll in der Einsamkeit lebendig mich begraben? Wenn Ihre Liebe sich mit meiner messen kann, was geht die ganze Welt, so frag ich uns noch an. Sie habe mich, ich sie. Wen brauchen wir noch mehr? Mit 20 Jahren fällt das Einsamsein uns schwer. Ich fürchte, meine Kraft, mein Mut wird nicht genügen, um in ein solches Los demütig mich zu fügen. Jedoch, als erst, wenn Sie zur Gattin mich begehren, so könnte ich diesen Wunsch von Herzen gern gewähren. Und Hymens Band... Genug! Ich hasse sie! Gebrochen ist nun der Bann, nachdem sie dieses Wort gesprochen. Fortnarren! Können sie, wenn sie sich mir verbinden, in unserer Liebe nicht Ersatz für alles finden, dann stoß ich sie zurück! Was? Mein Wagen? Die Kette riss entzwei, die mich gefangen hielt, und ich bin endlich frei. Oh, mit vielen Tugenden, die ihren Reiz erhöhen, sind sie, Eliante, geschmückt. Doch über alles schön ist ihre Ehrlichkeit, die freie, offene Art, wie sie bei keiner Frau bisher gefunden ward. Für diese Tugenden hab ich sie stets verehrt. Doch heute sehe ich ein, ich bin es nicht mehr wert, an einen Lebensbund mit Ihnen nur zu denken. Und werb ich heute um Sie, so müsste Sie das kränken. Denn wenig schmeichelhaft wäre es, wenn ich, verschmäht von einer, welche tief, tief unter Ihnen steht, zu Ihnen flüchtete. Das sollte Sie nicht quälen. An Freiern dürfte es mir trotz alledem nicht fehlen. Zum Beispiel dieser Herr, der Ihnen wohl bekannt, der sagte schwerlich nein, bot ich ihm meine Hand. Längst ging nach diesem Ziel, Madame, mein ganzes Streben. Und Ihnen weihe ich froh mein Herz, mein Blut, mein Leben. O möge dies Gefühl bis in die fernsten Zeiten in euch lebendig sein. Doch ich, von allen Seiten verraten und verfolgt, gehasst, geschmäht, verlacht, aus diesem Pfuhl, in dem das Laster breit sich macht, flieh ich, um in der Welt ein Fleckchen aufzutreiben, wo man die Freiheit hat, ein Ehrenmann zu bleiben. In WDR 3 Bühne Radio hörten Sie Der Menschenfeind von Molière, aus dem Französischen übersetzt von Arthur Luther. Die Rollen und ihre Darsteller waren Alceste, Bernhard Minetti, Philinte, sein Freund, Max Eckhart, Célimène, Gisela von Colande, Eliante, ihre Cousine, Elisabeth Opitz, Orante, Hermann Pfeiffer, Arsinoe, Elisabeth Flickenschild, Acast, Heinz Drache, Clitandre, Paul Birks, Basque, Diener Célimènes, Herbert Hennies, Dubois, Diener Alcestes, Ludwig Thiesen, ein Gardist, Alf Maholm. Die Regie hatte Wilhelm Semmelroth. Sie hörten eine Produktion des Nordwestdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1953.